Kundgabe 6610. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.07.1956. Verkünden der Liebelehre Jesu dringend nötig. Mein Evangelium soll hinausgetragen werden in alle Welt. Diesen Auftrag gab ich meinen Jüngern, als ich noch auf Erden wandelte. Und den gleichen Auftrag gebe ich auch heute meinen Jüngern der Endzeit. Denn nötiger denn je ist es geworden, den Menschen das Evangelium zuzuführen, das Evangelium der Liebe, das allen fremd geworden ist oder das nicht mehr ernst genommen wird, wenngleich es bekannt ist. Die Menschen haben sich von mir entfernt, denn sie leben nicht mehr in der Liebe. Also kann auch ich nicht bei ihnen sein. Und ein Leben ohne Liebe bringt ihnen den sicheren Tod. Also ist es vordringlich geworden, dass die Menschen aufgeklärt werden müssen, dass ihnen von Neuem meine Liebelehre verkündet wird, dass ihnen vorgestellt wird, in welcher Gefahr sie sich befinden, wenn sie es versäumen, meinen Liebegeboten entsprechend zu leben. Und was sie erreichen, wenn sie zur Liebe sich gestalten. Es muss meine Liebelehre verkündet werden allen Völkern der Erde, und darum sende ich meine Jünger aufs Neue hinaus in die Welt. Ich gebe ihnen köstliches Lehrgut, das sie überall verbreiten sollen, auf das die Menschen erneut Kenntnis nehmen von dem Gleichen, was ich als Mensch, Jesus, auf Erden predigte, um den Mitmenschen Erlösung zu bringen aus ihrem toten, gefesselten Zustand. Nötiger denn je ist es geworden, die göttliche Liebelehre herauszustellen, denn derer wird zu wenig geachtet. Was selbstverständlich sein sollte, dass die Menschen wie Brüder einander liebten und ihnen erwiesen, was unter Brüdern Sitte ist. Das kennen sie nicht mehr. Ein jeder denkt nur an sich selbst. Ein jeder betrachtet seinen Mitmenschen eher als seinen Feind, als seinen Bruder. Es fehlt jede Gemeinschaft, die sich in Liebe zusammenschließt. Die uneigennützige Nächstenliebe ist fast verschwunden. Die Ich-Liebe aber desto stärker geworden. Und darum sind die Menschen in großer Gefahr, sich selbst dem Tode auszuliefern und Ewigkeiten wieder in diesem Todesschlaf verharren zu müssen, dem sie aber entfliehen können, wenn nur die Liebe in den Herzen wieder entzündet und geübt wird. Ich stelle darum immer wieder die Liebe in den Vordergrund. Ich selbst predige auch nun ständig die Liebe. Mein Wort, das euch direkt aus der Höhe zugeht, hat immer nur die Liebe zum Inhalt, die mich veranlasst, euch zu helfen und die auch von euch geübt werden muss. Wollet ihr aus der Not eurer Seele herausfinden? Wollet ihr erwachen zum Leben und dieses Leben ewig nicht mehr verlieren? Und ich erwecke mir aller Orten Diener, Jünger, die ich wieder unterweise, wie zu meiner Erdenlebenszeit. Jünger, denen ich mein reines Evangelium verkünde mit dem Auftrag, es weiterzutragen, weil ich weiß, dass die Menschen Kenntnis nehmen müssen von dem Evangelium der Liebe, von ihrer Erdenaufgabe, sich durch die uneigennützige Liebe zu erlösen aus ihrer Unfreiheit und ihrer Finsternis. Denn ob auch die Menschen meine Liebegebote kennen, sie sprechen sie daher ohne Gedanken. Sie bewegen sie nicht in ihren Herzen und handeln danach. Und darum muss ihre Aufmerksamkeit wieder darauf gelenkt werden. Sie müssen immer und immer wieder angesprochen und zum Liebewirken angeregt werden. Sie müssen es erfahren, dass sie nur durch die Liebe selig werden können, weil sie nur durch die Liebe sich mir nähern und den Zusammenschluss mit mir herstellen können, der unbedingt gefunden werden muss, um selig zu sein. Und darum gibt es keine Mission, die dringender wäre als diese. Meine Liebelehre zu verkünden oder wieder aufleben zu lassen mit dem Hinweis auf den einen, der aus Liebe litt und starb am Kreuz. Denn von ihm müssen alle Menschen erfahren, der ihnen ein Liebeleben vorlebte, den die Liebe bewog, schwerstes Leid und einen qualvollen Tod zu erdulden, um die Menschen zu retten aus der Nacht des Todes. Die Menschen sollen nur dazu erzogen werden, in selbstloser Liebe sich ihrer Mitmenschen anzunehmen, ihnen wirklich wie Brüder entgegenzutreten und wie Brüder an ihnen zu handeln. Nur dann ist ihnen ihre eigene Rettung gewiss. Ein liebloser Lebenswandel aber treibt die Menschen rettungslos meinem Gegner in die Hand, der bar jeder Liebe ist. Doch bis zum letzten Tage auf dieser Erde werden meine Boten noch die Liebe predigen. Bis zum letzten Tage werden sie, als meine Jünger der Endzeit, das Evangelium der Liebe verkünden. Denn nur wer dieses annimmt, der wird dem Untergang entfliehen und auch meine Liebe und Barmherzigkeit erfahren, im gleichen Maße, wie er selbst sie ausgeübt hat. Amen.